بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، wir machen weiter mit der 65. Frage, wo der Autor sagt, was ist der Beweis seiner Hoheit aus dem Koran? Also, wo im Koran ist ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aliyul A'la ist, was wir in dem letzten Unterricht hatten, ja, dass er der Höchste ist. Wo ist der Beweis dazu? Er sagt, der deutliche Beweis dafür sind unzählbare. Ja, es gibt sehr, sehr viele Beweise aus dem Koran, sagt der Autor hier. Und er zählt hier einige auf, wie zum Beispiel, er ist der Alabama, der sich über seinen Thron erhob. Ja, der sich über seinen Thron erhoben hat. Und wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich über seinen Thron erhoben. Und wir fragen nicht nach dem Wie, sondern so, wie es ihm gebührt. Und wir akzeptieren das. Wie ist bekannt, das Erheben ist bekannt sozusagen. Das Erheben ist bekannt. Und die Frage danach ist unerwünscht. Und die Frage nach dem Wie sozusagen, die Frage nach dem Wie ist unerwünscht, ist auch nicht verständlich, aber wir gestehen das zu, also, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran gesagt, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, der Alabama hat sich über seinen Thron erhoben. Und dieses Al-Istiwa erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala insgesamt in 7 Koranversen, in 7 Koranversen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über seinen Thron erhoben hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat sich über seinen Thron erhoben und jemand anderes sagt, nein, das ist nicht so, dann könnte man sagen, okay, einmal, vielleicht, zweimal vielleicht, aber 7-mal sagt Allah subhanahu wa ta'ala das klar und deutlich, dann haben wir eigentlich gar keine andere Wahl, außer das anzunehmen. Und wenn jemand sich irgendetwas vorstellt, was er sich nicht vorstellen darf, dann hat er die Krankheit im Herzen und nicht Allah subhanahu wa ta'alas Buch ist falsch. Ja? Das ist nicht falsch, sondern er in seinem Herzen trägt Azir, ja, dass er trägt diese Krankheit, die er unbedingt bereinigen muss. Auf jeden Fall sagt er weiter, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, seid ihr denn sicher vor demjenigen, der im Himmel ist? Wobei der Autor den kompletten Vers hier erwähnt, glaubt in Sicherheit davor zu sein, dass wer über den Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, sodass sie mit euch hin und her bewegt. Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer über den Himmel ist, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet, dann werdet ihr noch erfahren, wie meine Warnung ist. Also, er bringt sozusagen aus dem Vers oder aus der Sura von Mulk, den Vers 16 und 17, wobei im Original nur der Vers 16 mir gerade vorliegt. Oder und nur ein Teil davon, aber das ist inshallah in Ordnung, weil er erwähnt hier zweimal, wer über den Himmel ist. Ha, wer über den Himmel ist. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist über seine Schöpfung. Und er sagt hier, تَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Ja, مِنْ فَوْقِهِمْ, also über ihn. Und er sagt hier, إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Zu ihm steigt das gute Wort hinauf und die rechtschaffene Tat hebt sich zu ihm empor. Auch ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Himmel ist, dass er über seine Schöpfung ist. Denn das gute Wort geht hinauf und das rechtschaffene Tat oder die Taten gehen auch zu ihm hinauf. Und er sagt ja weiter, تعرج الملائكة والروح إليه. Ja, das bedeutet, es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf, ja, an dem Tag, das ein Ausmaß 50.000 Jahre ist. Also die Engel und der Geist, ja, das heißt Jibril a.s., steigen zu ihm hoch, empor. Und er erwähnt hier, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. Ja, das wurde jetzt hier nicht übersetzt. Im Original, er klärt die Angelegenheiten vom Himmel zur Erde, sozusagen. Ja, vom Himmel zur Erde. Auch ein Beweis dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist. Das ist jetzt in der Übersetzung, habe ich jetzt gesehen, nicht vorhanden. Aber wir machen weiter mit dem nächsten Ausspruch. وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إليه. Ja, als Allah subhanahu zu Isa a.s. sagt, O Isa, ich werde dich abberufen und dich zu mir emporheben, dich zu mir hochheben. Das heißt, es deutet auch darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seiner Schöpfung ist. Und es gibt zahlreiche Beweise, wie es hier steht, so wie andere Ayat, so wie andere Verse, die da beweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist. Und der wird den nächsten, inshallah ta'ala, in der nächsten Frage beinhaltet er die Beweise von Sunnah. Bi'idhnillahi ta'ala nehmen wir das nächste Mal durch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.